So, mein Herz, es wird Zeit für einen weiteren Klopsi-Cast. Und da es momentan doch so ein bisschen so aussieht, als könnte das klappen mit August, suche ich schon überall nach Wohnungen. Und ich hoffe, da kommen noch ein paar bessere um die Ecke, weil diejenigen, die schön und groß sind, sind weit weg. Und die anderen sind also 100 Quadratmeter groß und das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu klein. So auf Dauer. Denn wenn ich dann auch Geld verdiene, dann wollen wir vielleicht mehr als 100 Quadratmeter haben. Naja. Und ansonsten bin ich gerade äußerst geplagt von der Zwangsstörung schon den ganzen Tag. Das macht keinen Spaß, aber da muss man dann vermutlich irgendwie durch. Und vielleicht teste ich auch mal wieder meinen Eisenspiegel. Und überhaupt, gerade kommt Sex in the City. Und das ist eine sehr gute Serie, die wir unbedingt mal zusammen anschauen sollten. Ich weiß, du wirst es nicht tun, aber eigentlich solltest du es schon tun. Denn die ist sehr gut. Ja. Und wir telefonieren ja auch gleich und ich habe schon ganz viel abgenommen. Und in meinem Gehirn läuft gerade nicht so richtig viel, so wie es soll, weil ich abgefuckt bin, weil ich blöde Protokolle schreiben muss und keine Zeit habe für nichts und morgen zur Arbeit muss und da überhaupt keine Lust drauf habe und abends noch zum Ehrenamt und dann noch weniger Lust drauf habe. Und überhaupt. Leider, nein, leider gar nicht. Aber ich merke schon, dass du. Ich kann verstehen, wieso du denkst, dass ich immer nur jammere, aber in Wirklichkeit ist das nur ein sich mit dem einzigen Menschen, dem ich alles anvertrauen kann, austauschen über das, was mich bewegt. Und momentan gibt es einfach nicht viel Gutes, weil ich keine Kompensation erfahre dadurch, dass du da bist. Aber. Oh. Ja, nun. Lass uns doch zu was Positivem kommen. Ich habe voll viel abgenommen. Fast 5 Kilo in weniger als einem Monat. Und wenn ich mich übermorgen draufstelle, sind es vermutlich schon 5 Kilo. Und dann habe ich in weniger als einem Monat 5 Kilo abgenommen. Gut, ich merke eigentlich nichts davon, weil ich immer noch zu viel drauf habe, aber ich bin zumindest irgendwie schon ein bisschen stolz drauf, dass das jetzt alles so geklappt hat, wie es geklappt hat. Auch wenn ich mich frage, ob das gesundheitlich vielleicht ein bisschen bedenklich ist. Aber das werden wir dann sehen. Noch schöner wäre es, wenn ich jetzt schon in Bikinis passen würde. Also ich passe ja in Bikinis, aber in keine, die gut aussehen. Also nein, doch, die sehen vielleicht gut aus, aber ich sehe darin nicht gut aus so. Aber nun, all das, hoffentlich im Sommer wird das dann anders. Und wenn wir dann im Sommer, wenn wir schon zusammen wohnen, an den Strand gehen, kann ich vielleicht schon ein Bikini anziehen. Das wäre doch mal was. Und dann bin ich ein heißes Teil. Und mit dieser schönen Aussicht beschließe ich den heutigen Klopsi-Cast und wir sprechen uns sicher gleich. Bis gleich!